beginnen wollen wir diese Sendung mit dem Orchesterstück »Eine Empörung« von Markus Lehmann-Horn. Es ist unter dem Eindruck immer wiederkehrender Lockdowns in der Corona-Pandemie entstanden. Santo Matthias Ruvali dirigiert die Münchner Philharmoniker. Thank you. Die Münchner Philharmoniker, dirigiert von Santo Matthias Ruvali, mit dem Stück Eine Empörung von Markus Lehmann Horn. Weiter geht es mit dem Klaviertrio Nummer 3, Amadee von Tobias P.M. Schneid. Die Ausführenden sind Mariko Ume, Violine, Johannes Gutfleisch, Violoncello und Konstantin Lukinow, Klavier. Thank you. Amadé ist der Titel des Klaviertrios Nummer 3 von Tobias P.M. Schneid. Wir brachten eine Aufnahme von 2023 mit Mariko Ume Violine, Johannes Gutfleisch Violoncello und Konstantin Lukinow Klavier. Das Münchner Kammerorchester spielt jetzt unter Leitung von Christoph Poppen freie Stücke von Jörg Wiedmann.

freie Stücke von Jörg Wiedmann in einer Aufnahme mit dem Münchner Kammerorchester unter Leitung von Christoph Poppen. Wir kommen hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 nun zu Gunnar Geise. Wir hören seine Bearbeitung des dritten Klavierkonzerts von Sergei Rachmaninow auf E-Gitarre und Computer. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Konzert für Klavier ist dieses Stück überschrieben. Die Bearbeitung des dritten Klavierkonzerts von Sergei Rachmaninow von und mit Gunnar Geise.